Zu Ehren des erfolgreichen H-Bombenversuches für die interkontinentale ballistische Rakete fanden in den Städten und Kreisen wie in der Stadt Hitsun, Bezirk Sagang, der Stadt Sinpo, Bezirk Südhamgyong und im Kreis Mundo, Bezirk Südpyongan, die Festkundgebungen der Armee und Bevölkerung statt. Daran nahmen die Mitarbeiter der Partei und Machtorgane, Massenorganisationen, Werke, Betriebe, Landwirtschaftsfarmen und Hochschulen in den Provinzen, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee und der koreanischen Volkstruppen des Innern, die werktätigen Jugendlichen und Studenten teil. Auf den Festkundgebungen betonten die Redner, dass der erneute erfolgreiche Test an der Wasserstoffbombe, der die ganze Welt erschüttert habe, ein großes nationales Ereignis sei, dass der Armee und dem Volk der TVRK die Siegeszuversicht für den endgültigen Sieg der koreanischen Revolution und den großen Mut gegeben habe. Sie fuhren fort, dass diesmaliger Sieg der energischen Führung von Genossen Kim Jong-un zu verdanken sei, der für die Entwicklung des großen Sonnenlandes Kim Il-sung und Kim Jong-il Koreas zur weltanerkannter starker Macht unermüdlich den harten Kampf für die Verstärkung der Atomstreitkräfte an der Spitze führe. Sie unterstrichen, dass man sich unter der Führung von Kim Jong-un, dem herausragenden Mann von Baekdu, aktiv dafür anstrengen solle, die Würde und den Geist der Atommacht von Suzhou nachhaltig zu demonstrieren und den endgültigen Sieg der Revolution zu erringen.